Ich habe Arbeit, das macht mich froh. Ich habe Arbeit, ich bin der reichste Mensch der Welt. Ich habe Arbeit, das macht mich froh. Ich habe Arbeit, ich bin der reichste Mensch der Welt. 12 Stunden unter Mindestlohn. Ich bin